Herzlich willkommen neu. Deutsch in Restaurant und Tourismus. Hörtexte zum Arbeitsbuch. Von Nicoletta Grandi. Copyright Langenscheid Verlag München 2001. Kapitel 1 Begrüßung. Ein Restaurant empfehlen. Übung 2. In der Touristeninformation. Hören Sie. Beantworten Sie die Fragen. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Prospekt mit Restaurants hier in der Nähe? Hier, bitte. Sie finden hier alle Restaurants und eine Beschreibung. Ich möchte Fisch essen. Können Sie mir etwas empfehlen? Ich möchte gut essen. Der Preis ist nicht wichtig. Hier am Platz ist ein Restaurant, die Karavelle. Das Essen ist nicht billig, aber sehr gut. Das Restaurant Goldener Fisch am Markt hat eine Terrasse und ist preiswerter. Die Küche ist gut. Gäste empfangen und Garderobe versorgen. Übung 5. Hören Sie. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie reserviert? Ja, ich habe gestern ein Fax geschickt und einen Tisch reserviert. Wie ist Ihr Name bitte? Fischer, Markus Fischer. Ich habe einen Tisch für 2 Personen um 21 Uhr reserviert. Sie haben den Tisch am Fenster, dort hinten. Am Fenster? Danke, sehr schön. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Garderobe? Dort hinten, neben der Küche. Darf ich Ihnen die Mäntel abnehmen? Sehr nett. Claudia, den Mantel bitte. Der Ober bringt die Mäntel zur Garderobe. Gibt es einen Spielplatz? Ja, aber jetzt im Winter ist er leider geschlossen. Hätten Sie vielleicht Papier? Dann kann sie malen. Selbstverständlich. Ich bringe es sofort. Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Nehmen Sie bitte Platz. Ich komme sofort mit der Speisekarte und natürlich auch mit dem Papier. Danke. Plätze anweisen. Übung 6b. Hören Sie eine Version. Sachlich oder höflich, welche Sätze hören Sie? Kreuzen Sie an. Wo liegt der Unterschied? Dialog 1. Guten Abend. Haben Sie reserviert? Ja, für Stein. Kommen Sie bitte mit. Hier in der Ecke. Ihr Tisch ist neben dem Kamin. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Dialog 2. Guten Abend. Haben Sie reserviert? Ja, Kamp. Für 6 Personen. Kamp. Ja, Ihr Tisch ist neben der Tür. Kommen Sie bitte mit. Danke. Dialog 3. Willkommen, Herr Schwarz. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, Herr Papadopoulos. Wie immer im September. Wir sind wieder da. Schön. Hatten Sie reserviert? Nein, leider nicht. Wo möchten Sie gern sitzen? Im Garten ist es noch sehr heiß. Stimmt, wir bleiben heute lieber drinnen. Ist noch ein Tisch frei? Einen Moment. Ja, dort am Fenster. Bitte nehmen Sie Platz. Ich komme sofort. Danke, sehr freundlich. Kapitel 2 Speisen und Getränke Kindermenü Übung 3a Lesen Sie zuerst die Fragen und hören Sie dann die Dialogteile. Beantworten Sie die Fragen. 1. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, wie heißt du? Ich bin Laura. Und du? Wie ist dein Name? Elena. So, Laura und Elena. Schöne Namen. Und was möchtet ihr denn essen? Pommes. Ketchup. Zwei. Moment mal, liebe Kinder, es gibt nicht immer nur Pommes mit Ketchup. Die Kinder können vielleicht Fleischspieße essen. Wie wäre es denn mit Fleischspießen und Ketchup? Ja, Mama, Spieße mit Ketchup. Aber mir schmeckt das nicht. Drei. Möchtest du vielleicht lieber Lachsfilet? Was ist das? Lachsfilet? Das ist Fisch. Es schmeckt sehr lecker. Möchtest du das probieren? Ja, das nehmen wir. Danke. Zweimal. Und bitte, die Spieße ohne Ketchup. Wie Sie wünschen. Aber ich will Ketchup. Ich auch, Mama. Bitte Ketchup. Also, ich finde das nicht gut. Aber okay, nur heute. Also einmal Spieße mit Ketchup und zweimal Lachsfilet. Übung 3b. Hören Sie noch einmal und schreiben Sie die Bestellung auf. Gerichte erklären und empfehlen. Übung 4d. Hören Sie eine Version und vergleichen Sie mit Ihrem Dialog. Was bestellt der Gast? Was haben Sie heute? Was ist ein typisches Gericht? Wir haben heute die Spezialität des Hauses, die scharfe Pfanne. Und dann die Gemüsepfanne. Wir haben auch frischen Fisch. Was ist denn die scharfe Pfanne? Das ist Fleisch mit Gemüse und viel Pfeffer. Das Fleisch ist gebraten und das Gemüse frittiert. Sie können dazu Reis oder Kartoffeln essen. Was für Fleisch ist das? Lammfleisch? Nein, Rindfleisch. Es ist wirklich etwas Besonderes. Gut, dann nehme ich das. Gerichte für Erwachsene. Übung 6a. Lesen Sie die Fragen. Hören Sie danach den Dialog und schreiben Sie die Antworten auf. Möchten Sie schon bestellen? Gern, ja. Ich überlege noch. Fang du mal an, Karl. Bitte? Ich möchte zuerst eine kleine Vorspeise. Was empfehlen Sie? Mögen Sie Krabben? Ja. Sie sollten dann den Krabbensalat nehmen. Heute haben wir ganz frische Krabben. Lecker. Markus, du magst auch Krabben. Wäre das nicht auch etwas für dich? Ja, das nehme ich auch. Dazu vielleicht einen kleinen grünen Salat und das salzige Olivenbrot? Ja, aber danach nehme ich keine Hauptspeise mehr. Ich empfehle Ihnen dann eine kalte Fischsuppe. Sie ist ein wenig scharf, sie schmeckt sehr gut. Warum nicht? Und einen Weißwein bitte. Möchten Sie auch ein Dessert? Ich weiß es noch nicht. Ich sage es Ihnen später. Haben Sie schon gewählt? Möchten Sie auch bestellen? Ja, als Vorspeise nehme ich auch den Krabbensalat, danach die Tomatensuppe bitte. Es tut mir leid, wir haben keine Tomatensuppe mehr. Wie wäre es mit einer Gemüsesuppe? Sie ist sehr frisch, mit Sahne. Gut, aber ohne Sahne bitte. Sie ist aber mild, nicht wahr? Ja, sie ist wirklich sehr mild und schmeckt ausgezeichnet. Haben Sie etwas ohne Fleisch als Hauptgericht? Essen Sie gern Fisch? Wir haben ein leckeres Fischfilet, ganz frisch. Gut. Und dazu einen grünen Salat, bitte. Groß? Klein? Klein. Möchten Sie danach noch einen Nachtisch? Haben Sie Zitroneneis? Zitrone heiß? Nein, Eis mit Zitronengeschmack. Zitroneneis. Ah, Eis. Zitroneneis. Sicher. Für mich auch bitte. Und den offenen Weißwein. Danke. Also zweimal Krabbensalat, danach einmal die Fischsuppe und... Übung 6b. Hören Sie noch einmal. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Übung 6c. Hören Sie noch einmal und notieren Sie die Bestellung. Wiederholen Sie die Bestellung laut. Kapitel 3. À la carte. Vorspeisen. Übung 3a. Lesen Sie die Fragen und hören Sie den Dialog. Machen Sie Notizen und beantworten Sie die Fragen. Entschuldigung, aber haben Sie nur die Vorspeisen hier auf der Karte? Ja. Ich mag kalte Vorspeisen nicht. Haben Sie auch etwas Warmes? Möchten Sie Tomaten? Sie sind mit Reis und frischen Kräutern gefüllt. Gern, aber bitte ohne Knoblauch. Ohne Knoblauch? Ja. Gut. Und was nimmst du, Katharina? Möchten Sie auch lieber eine warme Vorspeise? Nein, Sie haben eine schöne Auswahl hier. Ich möchte... Wie ist der Tintenfisch zubereitet? Mit Öl und Kräutern mariniert. Schmeckt sehr lecker. Öl? Nein, zu fett. Ich glaube, ich nehme Salat mit Avocado. Bitte ohne Vinaigrette. Entschuldigung, mit oder ohne Vinaigrette? Ohne Vinaigrette. Möchten Sie eine Joghurtsoße dazu? Nein, nur ein wenig Zitrone, bitte. Also einmal gefüllte Tomaten ohne Knoblauch und dann den Avocadosalat mit Zitrone ohne Vinaigrette. Kommt sofort. Danke. Danke. Übung 3b. Hören Sie noch einmal und nehmen Sie die Bestellung auf. Hauptgerichte. Übung 4b. Hören Sie eine Version und machen Sie Notizen. Erklären Sie jetzt die Zubereitung. Wie werden die Tomaten zubereitet? Die gefüllten Tomaten? Ja. Sie werden zuerst mit gekochtem Reis und mit frischen Kräutern gefüllt. Danach werden sie im Ofen geschmort und dann mit einer pikanten Soße serviert. Ist die Soße sehr scharf? Nein, sie ist nicht so scharf. Und ist auch Petersilie dabei? Petersilie? Ich glaube nicht, aber ich frage lieber in der Küche nach. Einen Moment bitte. Käse und Dessert. Übung 7a. Lesen Sie die Fragen und hören Sie den Dialog. Beantworten Sie dann die Fragen. Hat es Ihnen geschmeckt? Danke, es war sehr gut. Ja, sehr gut, danke. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Kuchen, Käse? Gern, für mich etwas Süßes. Ich möchte auch noch etwas. Ich kann Ihnen den Apfelkuchen empfehlen, mit Mandeln und Rosinen. Fein, ich nehme den Kuchen und bitte mit viel Sahne. Entschuldigung, was möchten Sie? Ich hätte gern Sahne dazu, geht das? Ah, und bringen Sie bitte 2 Löffel. Ah, Sahne, sicher. Ich bringe Ihnen eine Portion Sahne und 2 Löffel. Und für Sie? Ich möchte lieber Käse. Was für Käse haben Sie? Was empfehlen Sie mir? Wir haben den Käse hier aus der Region. Er schmeckt sehr lecker. Ist er mild? Ich mag milde Käsesorten nicht. Nein, das ist ein älterer Käse. Er schmeckt ein wenig salzig. Probier das doch mal. Der Käse ist wirklich etwas Besonderes. Ich kann ihn empfehlen. Gut, den nehme ich. Mit Weißbrot bitte. Ich esse auch ein Stück. Können Sie eine große Portion bringen? Gern. Und noch einen halben Liter Rotwein, den offenen. Also einen Apfelkuchen mit extra viel Sahne, eine große Portion Käse mit Weißbrot und einen halben Liter Rotwein. Übung 7b. Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Übung 7c. Hören Sie noch einmal und nehmen Sie die Bestellung auf. Kaffee und Spirituosen. Übung 10a. Was möchten die Gäste? Hören Sie die Dialoge und notieren Sie die Bestellung. Dialog 1. Hat es Ihnen geschmeckt? Das war gut, aber so viel. Ich brauche noch einen Schnaps. Vielleicht einen Cognac? Gute Idee. Bitte einen doppelten Cognac. Dialog 2. Darf ich noch etwas bringen? Möchten Sie noch etwas? Ich überlege. Haben Sie auch Eis mit Wodka? Bitte? Was möchten Sie? Zitroneneis mit Wodka. Vielleicht können wir das machen. Ich frage nach. Danke. Viel Eis mit wenig Wodka, bitte. Dialog 3. Sind Sie fertig? Darf ich die Teller mitnehmen? Ja, danke. Es war hervorragend. Möchten Sie vielleicht noch einen Kaffee oder einen Schnaps? Nein, keinen Schnaps. Vielleicht einen Espresso. Bitte mit viel Milch. Strukturen. Verb 2. Mögen. Übung 14. Hören und ergänzen Sie. Mag, möchte. Meine Tochter mag kein Lammfleisch. Sie möchte lieber Geflügel. Es tut mir leid, aber die Spieße sind aus Lammfleisch. Mag sie vielleicht Fisch? Ja, sie mag Fisch sehr gern. Dann kann sie Fischfilet essen. Es schmeckt sehr gut. Kapitel 4. Bitten und Beschwerden. Es gibt keine Linsensuppe mehr. Übung 2b. Hören Sie den Dialog und vergleichen Sie. Notieren Sie die Bestellung. Haben Sie schon gewählt? Ja, danke. Ich nehme zuerst die Tomatensuppe. Die Tomatensuppe gibt es nicht mehr. Darf ich Ihnen die Spargelsuppe bringen? Sie ist ausgezeichnet. Nein, danke. Statt Suppe nehme ich lieber die gemischte Vorspeise. Ich hätte gerne noch einen Salat dazu. Möchten Sie den Salat mit Öl und Essig? Ja, mit Vinaigrette bitte. Dann nehme ich den Thunfisch ohne Beilage bitte. Wie bitte? Nur Thunfisch ohne Kartoffeln bitte. Und dazu einen halben Liter Rotwein. Also nur Thunfisch ohne Kartoffeln, Rotwein? Ich hätte gern auch Brot dazu. Weißbrot? Ja. Möchten Sie eine Nachspeise? Ja, gern. Ich empfehle Ihnen den Obstkuchen. Gut, dann einen Obstkuchen bitte. Gäste beim Essen betreuen. Übung 5a. Hören Sie. Wie werden die Gäste betreut? Ordnen Sie zu. Dialog 1. Entschuldigung. Bitte. Bringen Sie mir bitte noch eine Flasche Wasser? Ja. Mit Kohlensäure bitte. Dialog 2. Schmeckt es Ihnen? Danke, es ist ausgezeichnet. Möchten Sie vielleicht noch einen Wein? Oh, danke, sehr aufmerksam. Dialog 3. Noch etwas Brot? Nein, danke. Wasser? Ja, bitte. Dialog 4. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Noch einen Wein, bitte. Sonst noch etwas? Nein, danke. Übung 5b. Hören Sie die Dialoge noch einmal und schreiben Sie für die Fragen andere Formulierungen. Missverständnisse klären. Übung 7. Welches Missverständnis gibt es? Wie klärt das Restaurantpersonal das Missverständnis? Hören Sie mehrmals. Haben Sie die Suppe mit oder ohne Kräuter bestellt? Mit Kräutern. Dann ist es richtig so. Hier bitte Ihre Suppe. Und für Sie den Salat. Sie möchten ihn doch vor dem Grillteller, nicht wahr? Ja, richtig. Haben Sie auch das Brot? Ah, Sie wollten Brot dazu? Ja. Das bringe ich sofort. Wer hat die Garnelen bestellt? Hier, das war ich. Aber die Avocadosoße... Die Avocado-Soße? Oh, Verzeihung, das habe ich missverstanden. Wollten Sie keinen Avocado-Salat? Nein, ich wollte Avocado-Soße zu den Garnelen. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Ich bringe Ihnen gleich die Soße. Haben Sie Öl? Öl? Sofort. Haben Sie sonst noch Wünsche? Nein, danke. Nein, danke. Missverständnisse vermeiden. Übung 9a. Ihre Gäste bestellen. Hören Sie. Wie vermeidet das Restaurantpersonal Missverständnisse? Ich nehme die Paprikaschoten mit Käsefüllung, einen grünen Salat und Brot dazu, bitte. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Möchten Sie die Paprikaschoten und Käse? Nein, die Paprikaschoten mit Käsefüllung. Können Sie mir das auf der Karte zeigen? Hier, sehen Sie. Ah, danke. Und den grünen Salat. Möchten Sie den Salat vorher oder zu den Paprikaschoten? Vorher bitte mit Brot. Wir haben nur dunkles Brot. Gut. Für mich den gemischten Salat, die Gemüsesuppe mit Croutons und das Lammragout. Möchten Sie den Salat auch vorher? Nein, bitte die Suppe zuerst. Bringen Sie den Salat mit dem Ragout. Also den Salat zum Lammragout. Ja, bitte. Übung 9b. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Auf Wünsche und Reklamationen reagieren. Übung 11a. Hören Sie die Dialoge. Was ist passiert? Dialog 1. Das Brot ist hart, es ist alt. Nein, es ist von heute. Wir haben kein anderes Brot. Dialog 2. Sie haben mir den falschen Fisch gebracht. Ich habe doch den Schwertfisch bestellt. Und das hier ist kein Schwertfisch. Schwertfisch? Ah, dann habe ich Sie falsch verstanden. Ich bringe ihn zurück. Sie bekommen den Schwertfisch sofort. Dialog 3. Ich habe Hunger. Wie lange dauert es noch? Es tut mir leid, es dauert ein wenig. Der Fisch wird immer frisch zubereitet. Dialog 4. Ich hätte gern noch eine Zitrone. Kommt sofort. Übung 11b. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Schwierige Gäste zufriedenstellen. Übung 12a. Der Gast möchte bestellen. Hören Sie und machen Sie Notizen. Möchten Sie bestellen? Was können Sie mir empfehlen? Gestern habe ich die Reispfanne mit gedünstetem Gemüse gegessen. Heute möchte ich Fleisch. Der Lammbraten schmeckt hervorragend. Er wird in Wein mariniert und dann mit Rosmarin gewürzt. Eine Delikatesse. Rosmarin? Wissen Sie, ich mag keinen Rosmarin. Es tut mir leid, aber der Braten wird so zubereitet. Mögen Sie Kalbfleisch? Wir haben heute Kalbsfilet mit Möhren in Pfeffersoße. Scharf. Ich darf nichts Scharfes essen. Wie wäre es dann mit Kaninchenrücken? Er wird mit einer feinen Tomatensoße und Blattspinat serviert. Klingt gut. Ja, das nehme ich. Aber könnten Sie bitte die Tomatensoße weglassen? Ich denke schon. Ich frage in der Küche nach. Einen Moment bitte. Ja, das geht. Sehr gut. Aber ich hätte gern eine kleine Vorspeise. Möchten Sie etwas Kaltes oder etwas Warmes? Lieber eine warme Vorspeise. Die Artischockenherzen passen gut zum Kaninchenrücken. Gut. Und dann einen Wein. Darf ich Ihnen einen trockenen Rotwein aus der Gegend empfehlen? Ein offener Wein? Nein, wir haben nur Flaschen. Haben Sie keine offenen Rotweine? Doch. Möchten Sie den Hauswein probieren? Gern. Übung 12b. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Übung 12c. Hören Sie noch einmal und nehmen Sie die Bestellung auf. Kapitel 5. Verabschiedung. Bezahlung entgegennehmen. Übung 4a. Lesen Sie die Fragen und hören Sie dann das Gespräch. Machen Sie Notizen. Sie möchten zahlen? Ja, bitte. Hatten Sie auch Brot? Ja. Ja. Sie hatten 2 Flaschen Rotwein und 1 Flasche Mineralwasser. Hatten wir... Ich hatte 1 Flasche Wasser, ja. Stimmt, 2 Flaschen Rotwein. Und ich hatte Weißwein. Ja, 1 Glas Weißwein. Also zusammen sind es genau 105 Euro. Ich zahle. Nein, nein, wir teilen das. Nein, Karl, ich zahle. Ihr seid heute meine Gäste. Danke. Danke, vielen Dank. Also geht alles zusammen? Ja. Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Selbstverständlich. Machen Sie 115 Euro. Nein, das macht 105 Euro. Der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Bitte sehr. Das Essen war sehr gut. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Können Sie mir eine Rechnung bringen? Sofort. Übung 4b. Richtig oder falsch? Hören Sie noch einmal und kreuzen Sie an. Übung 5. Sie bekommen Trinkgeld. Hören Sie und tragen Sie die Beträge ein. Dialog 1. Zahlen Sie getrennt? Nein, zusammen. Das macht also zusammen 28,50 Euro. Machen Sie 32. Danke vielmals. Dialog 2. Kann ich zahlen? Ja. Also, das sind insgesamt 46,50 Euro. Geben Sie mir auf 50 heraus. Vielen Dank. Dialog 3. »37,50 Euro, bitte.« »Runden Sie auf 40 Euro auf. Und eine Rechnung, bitte.« »Danke. Die Rechnung kommt sofort.« Dialog 4. »Zusammen macht das 60 Euro.« »Wie bitte? 60 Euro? Was war so teuer?« Oh, entschuldigen Sie, das ist die falsche Rechnung. Hier, 25,50 Euro. Na also, machen Sie 26 Euro. Rechnungsbeträge klären. Übung 6b. Hören Sie eine Version. Der Schluss fehlt. Spielen Sie weiter. Entschuldigen Sie? Bitte, darf ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, nein, ich verstehe nur etwas nicht, die Rechnung. Können Sie mir das erklären? Die 25 Euro? Sie hatten 4 gemischte Vorspeisen mit Krabben. Das ist es, ah ja. Und die 15,50 hier? Die Beilagen gehen immer extra. Sie hatten Kartoffeln, eingelegte Paprikaschoten und... Ich verstehe. Und die 18 Euro hier waren die Austern. Ach ja, danke. Nur noch eine Sache. Sie haben mir eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer gegeben. Können Sie eine Rechnung mit Mehrwertsteuer bringen? Und schreiben Sie bitte den Firmennamen dazu. Die Firma heißt Messing Müller. Bitte? Ich verstehe Sie nicht. Was möchten Sie? Ich brauche die Mehrwertsteuer und den Firmennamen. Messing Müller. Extras anbieten. Übung 8a. Sie bieten Extras an. Wie reagieren die Gäste? Hören Sie. Bitte, hier ist Ihre Rechnung mit der Mehrwertsteuer. Danke. Darf ich Sie zu einem Glas Cognac einladen? Ja, danke. Gern. Ja, ich auch. Und du, Maria? Nein, danke. Möchten Sie lieber einen Likör? Ja, das wäre sehr nett, danke. Wir haben Orangenlikör und Kaffeelikör. Lieber den Kaffeelikör, bitte. Ich bringe Ihnen sofort Ihren Likör. Zum Wohl. Danke. Prost. Gut, lecker. Danke. Dürfen wir Sie auch zu einem Glas einladen? Sehr nett, danke. Aber wir dürfen im Restaurant nichts trinken. Vielen Dank. Übung 8b. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Übung 10c. Hören Sie zwei Versionen und vergleichen sie. Dialog 1. Waren Sie zufrieden? Das Essen war wirklich gut, aber hier war es zu laut. Die Musik... Es tut mir leid. Warum haben Sie nichts gesagt? Das haben wir, aber... Die Musik ist laut geblieben. Es tut mir wirklich leid. Darf ich Sie zu einem Digestif einladen? Natürlich auf Kosten des Hauses. Warum nicht? Gern. Dialog 2. Waren Sie zufrieden? Das Essen war wirklich gut. Aber hier war es zu laut. War die Musik zu laut? Die Gäste möchten immer Musik hören, deshalb. Musik, ja. aber nicht so laut. Unglaublich. Die Musik ist immer so. Schade, wirklich schade. Wir konnten das Essen nicht richtig genießen. Darf ich Ihnen einen Schnaps anbieten? Nein, danke. Wir möchten jetzt gehen. Das tut mir leid. Auf Wiedersehen. Gäste verabschieden. Übung 11b. Zu welchen Situationen in Übung 11a passen die Dialoge? Hören Sie und ordnen Sie zu. Dialog 1. Das Essen war hervorragend. Ja, es hat gut geschmeckt. Danke. Wir empfehlen Ihr Restaurant weiter. Ja, sicher. Vielen Dank. Darf ich Ihnen eine Karte geben? Sehr gut, danke. Schön, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub. Wir kommen sicher wieder. Sehr schön. Dann bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dialog 2. Waren Sie zufrieden? Es geht, danke. Naja. War etwas nicht in Ordnung? Das Essen war schon gut, aber wir haben sehr lange gewartet und die Bedienung war nicht besonders freundlich. Wir wollten schon gehen. Es tut mir leid. Warum haben Sie nichts gesagt? Was sollten wir sagen? Entschuldigen Sie meine Kollegin bitte. Sie ist heute zum ersten Mal hier. Sie ist noch etwas nervös. Schon gut, schon gut. Ich finde das gar nicht gut. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dialog 3. Tschüss. Tschüss. Hat es dir geschmeckt? Das war sehr gut. Danke. Danke. Kommen Sie bald wieder. Oh ja, und dann esse ich noch ein Eis. Gern. Ich wünsche dir schöne Ferien. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Übung 11c. Hören Sie noch einmal die Dialoge. Was trifft zu? Kreuzen Sie an. Mit Gästen ins Gespräch kommen. Übung 13b. Hören Sie eine Version und vergleichen Sie mit Ihrem Dialog. Es war sehr gut, danke. Danke, es freut mich sehr, dass es Ihnen geschmeckt hat. Kommen Sie wieder. Das machen wir bestimmt. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja. Und seit wann sind Sie hier? Seit 2 Tagen. Und wie lange bleiben Sie? Wir bleiben 2 Wochen. Es ist sehr schön hier. Kennen Sie schon den Palast? Den Palast? Nein, den Palast kennen wir nicht. Wo ist er? Der Palast ist 20 Kilometer von hier. Das ist etwas Besonderes, wirklich. Danke für den Tipp. Wir fahren sicher hin. Aber zuerst möchten wir ans Meer. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Bis bald. Danke. Kapitel 6. Informationen für den Urlaubsort. Sehenswürdigkeiten empfehlen. Übung 2. In der Touristeninformation können die Touristen ein Video sehen. Das Video informiert über Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Hören Sie und machen Sie Notizen. Willkommen in Córdoba. Sie sehen hier die römische Brücke. Die schöne alte Brücke über den Fluss Guadalquivir ist das Wahrzeichen von Córdoba. Im Festungsturm ist das Museum Al-Andalus. Das Museum ist jeden Tag von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause von 14 bis 15.30 Uhr. Wenn Sie die Brücke überqueren, sind Sie in der Altstadt. Hier sehen Sie die Moschee Mesquita. Die herrliche Moschee ist aus dem Jahr 785. Heute wird sie als Kirche genutzt. Sie können die Moschee jeden Tag von 10 bis 19:30 besichtigen, nur sonntags erst ab 14 Uhr. Der Weg führt zum Alcázar, dem Königspalast. Die Arbeiten an dem Palast haben im Jahr 1328 begonnen. Besichtigen Sie die Gärten mit den schönen Innenhöfen. Montags ist der Alcázar geschlossen. Ein Spaziergang durch das alte jüdische Viertel zeigt Ihnen eine andere Seite von Córdoba. Kleine, ruhige, weiße Gassen mit bunten Blumen. In diesem Viertel sehen Sie die alte Synagoge aus dem Jahr 1314. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 10 bis 13:30 und von 15:30 bis 17:30. Am Sonntag nur vormittags von 10:30 bis 13:30. Besuchen Sie dann das berühmte Stierkampfmuseum. Lokale Hinweise. Übung 6a. Die Touristen möchten Informationen. Welche? Wie reagiert das Personal? Hören Sie. Dialog 1. Ich habe meine Tasche verloren. Wo ist die Polizei? Dort drüben, sehen Sie? Die Polizisten können Ihnen sicher weiterhelfen. Danke, danke. Dialog 2. Wo finde ich ein Fahrradgeschäft? Entschuldigung, was suchen Sie? Ein Geschäft für Fahrräder. Es tut mir leid, aber hier gibt es kein Fahrradgeschäft. Vielleicht kann das Sportgeschäft Ihnen weiterhelfen. Das Geschäft ist am Bahnhof. Danke. Dialog 3. Ich suche einen Geldautomaten. Dort, hinter dem Bahnhof, ist eine Bank. Da war ich schon, aber der Geldautomat geht nicht. Oh, dann versuchen Sie es im nächsten Ort. Gut, danke. Dialog 4. Gibt es auch einen Markt für Kunsthandwerk? Ja, ich gebe Ihnen einen Prospekt. Sehen Sie? Hier sind alle Märkte und die Öffnungszeiten. Danke. Kann man mit dem Bus fahren? Sicher. Die Haltestelle ist in der Parallelstraße. Steigen Sie am alten Markt aus. Danke. Übung 6b. Hören Sie die Dialoge noch einmal. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Veranstaltungen. Übung 9c. Hören Sie eine Version. Vergleichen Sie. Es gibt nur noch Karten für die Vorstellung um 18 Uhr oder kurz nach 8. Was machen wir? Zu spät? Gut, dann nehme ich die Karten. So, entschuldigen Sie. Ich nehme die Karten für die Vorstellung um 18 Uhr. Für wie viele Personen? Wir sind zu viert. Also für 4 Personen. 4 Erwachsene? Nein, 2 Erwachsene und 2 Kinder. Unter 8? Ja, die Kinder sind 4 und 6. Kinder unter 8 Jahren bezahlen die Hälfte. Sehr schön. Sind noch Plätze ganz vorne frei? Ja, es gibt Karten zu 15 Euro und zu 19 Euro. Wo sind die Plätze zu 15 Euro? Ich meine, können die Kinder gut sehen? Ja, sicher. Die Plätze sind in der 3. Reihe. Gut, dann nehme ich die Karten zu 15 Euro. Bitte hier. Die Karten sind nummeriert. Wann müssen wir dort sein? Eine Viertelstunde vor Beginn. Danke. Übung 9d. Hören Sie noch einmal. Was ist richtig? Was ist falsch? kreuzen Sie an. Auskünfte zu Nahverkehrsmitteln. Übung 13. Lesen Sie die Fragen. Hören Sie und machen Sie Notizen. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss zum Flughafen. Sie können mit dem Bus fahren. Er fährt jede halbe Stunde vor dem Bahnhof ab. Gibt es auch eine schnellere Verbindung? Der Bus ist schnell. Die Fahrt dauert nur 30 Minuten. Aber Sie können auch mit der U-Bahn fahren. Ich habe viel Gepäck. Muss ich umsteigen? Nein. Wie lange dauert die Fahrt? Auch circa 30 Minuten. Wo kann ich die Fahrkarte kaufen? Dort hinten, am Schalter. Oh, ich habe kein Kleingeld. Sie können auch mit Scheinen zahlen. Danke. Vermittlung von Unterkünften. Übung 15. Hören Sie die Fragen. Welche Antwort passt? 1. Wir möchten gern ein Haus in einer ruhigen Gegend. Es muss nicht direkt am Meer sein, wir haben ein Auto. Hauptsache ruhig und mit eigenem Garten. 2. Wir suchen ein Apartment direkt in der Stadtmitte. Wir möchten nur eine Woche bleiben und die Stadt und die Umgebung besichtigen. Das Apartment soll zentral liegen. Wir brauchen keine Küche, nur ein Bad und ein Zimmer. Gern mit Balkon. 3. Wir suchen ein Hotelzimmer für 2 Personen. Mit Bad und Dusche. Halbpension. Wichtig ist nur, dass das Zimmer ruhig ist. Wir spielen Tennis, es sollte auch ein Tennisplatz dabei sein. Und natürlich ein Schwimmbad. Übung 16b. Hören Sie eine Version und vergleichen Sie. Guten Tag. Es war sehr schön hier. Wir möchten gerne im Spätsommer noch einmal kommen. Haben Sie noch Ferienhäuser frei? Wann möchten Sie kommen? Ich möchte nicht in der Hauptsaison kommen. Wie ist es im September? Wir haben noch ein Haus frei. Vom 1. September bis zum 8. Und wie groß ist das Haus? Das Haus hat 2 Zimmer, Kochnische und Bad. Das ist groß genug für uns. Aber ich möchte auf jeden Fall einen Garten. Das Haus hat einen Garten, sehr schön und ruhig. Und das Schwimmbad ist nicht weit. Sehr gut. Ah, Entschuldigung, wie viel kostet ein Haus im August? Freunde möchten eventuell kommen. Sie brauchen ein größeres Haus. Da haben wir noch ein Haus mit 3 Zimmern und Garten für 530 Euro die Woche. Das ist aber teuer. Und Ende August? Der Preis gilt bis zum 25. August. Danach kostet das Haus 413 Euro die Woche. Aber wir haben für die Zeit nichts mehr frei. Kapitel 7. Reiseauskünfte. Informationen zu Tagesausflügen. Übung 3a. Ein junges Paar möchte einen Ausflug machen. Welche Informationen brauchen die Touristen? Hören Sie. Guten Tag. Wir möchten die Gegend sehen. Organisieren Sie Ausflüge? Sicher. Wir bieten Bus- und Zugfahrten und auch einen Schiffsausflug an. Wohin? Es gibt einen Ausflug in die Berge mit dem Bus. Die Zugfahrt geht zur Hauptstadt an vielen kleinen Dörfern vorbei. Dann bieten wir eine sehr schöne Schiffsfahrt zu den Inseln an. Die Schiffsfahrt zu den Inseln ist interessant. Wie lange dauert sie? Das Schiff fährt ungefähr um 9 Uhr ab und die Rückfahrt ist circa um 20 Uhr. Gibt es jeden Tag einen Schiffsausflug? Wir möchten gern morgen fahren. Ja, jeden Tag. Wir hätten gern auch Zeit für Einkäufe. Wie ist das Programm? Die Fahrt geht zuerst zur großen Insel. Hier können Sie die Kirche besichtigen und im kleinen Dorfladen köstliche Spezialitäten aus der Region kaufen. Die Weiterfahrt geht zur kleinen Insel. Hier können Sie Mittag essen und dann die Insel besichtigen. Am Nachmittag geht es weiter zur Klosterinsel. Dort können Sie den Kräutergarten sehen und hausgemachte Liköre kaufen. Interessant. Wie viel kostet die Fahrt? 55 Euro pro Person. Ist das Mittagessen inklusive? Nein, das geht extra. Das ist ziemlich teuer. Der Ausflug mit dem Schiff ist teurer als die Bus- oder Zugfahrt. Aber die Tour ist wirklich empfehlenswert. Ja, sie ist sehr interessant. Ich möchte gern mit dem Schiff fahren. Und du, Paul? Gut, fahren wir mit dem Schiff. Wo können wir buchen? Hier, wenn Sie möchten. Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Sicher. Dann buche ich gleich. Übung 3b. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Übung 4a. Hören Sie die Dialoganfänge. Was möchten die Touristen? Notieren Sie. Spielen Sie die Dialoge zu Ende. Dialog 1. Wir haben das Angebot gesehen. Sie organisieren Busfahrten nach Venedig zum Karneval. Wann müssen wir reservieren? Ich glaube, dass wir keine Plätze mehr frei haben. Einen Moment bitte. Ich muss nachsehen. Dialog 2. Guten Tag, wir möchten gern nach Venedig. Haben Sie noch Plätze frei? Sagen Sie mir, wann Sie fahren möchten? Übermorgen. Tut mir leid, aber übermorgen ist Donnerstag und wir fahren am Donnerstag nicht. Dialog 3. Ich möchte die Busfahrt nach Venedig für 3 Personen reservieren. 3 Erwachsene? Nein, 2 Erwachsene und ein Kind. Sagen Sie mir, wie alt das Kind ist? 10 Jahre. Kinder unter 12 Jahren bekommen 30% Ermäßigung. Übung 4b. Hören Sie eine Version und vergleichen Sie. Dialog 1. Wir haben das Angebot gesehen. Sie organisieren Busfahrten nach Venedig zum Karneval. Wann müssen wir reservieren? Ich glaube, dass wir keine Plätze mehr frei haben. Einen Moment bitte. Ich muss nachsehen. Es tut mir leid. Alle Fahrten sind ausgebucht. Gibt es gar keinen Platz mehr? Sie müssen sehr früh reservieren. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Telefonnummer geben. Dann können Sie nächstes Mal früher buchen. Dialog 2. Guten Tag. Wir möchten gern nach Venedig. Haben Sie noch Plätze frei? Sagen Sie mir, wann Sie fahren möchten? Übermorgen. Tut mir leid, aber übermorgen ist Donnerstag und wir fahren am Donnerstag nicht. Nur freitags, samstags und sonntags. Ach, dann für Samstag bitte. Gut, da haben wir noch Plätze frei. Möchten Sie buchen? Ja, bitte. Dialog 3. Ich möchte die Busfahrt nach Venedig für 3 Personen reservieren. 3 Erwachsene? Nein, 2 Erwachsene und ein Kind. Sagen Sie mir, wie alt das Kind ist? 10 Jahre. Kinder unter 12 Jahren bekommen 30% Ermäßigung. Gut. Kann ich mit Karte zahlen? Ja. Hinweise für Individual- und Gruppenreisen. Übung 8a. Die Gäste möchten weiterreisen. Hören Sie. Wir haben gesehen, dass Sie auch Skireisen anbieten. Ja, wir haben sehr schöne Skigebiete hier in der Gegend. Wir wollen eine Woche länger bleiben. Und wir fahren gern Ski. Wissen Sie schon, wohin Sie möchten? Ich habe die Broschüre gesehen. Wissen Sie... Da kann man jeden Tag mit dem Bus in ein neues Skigebiet fahren. Ah ja, das ist wirklich ein gutes Angebot. Aber wir wollen nicht mit dem Auto hinfahren. Das ist eine organisierte Busreise. Sie fahren hier mit dem Bus ab. Gibt es auch eine deutsche Reiseleitung? Wir können kein Französisch. Selbstverständlich. Übung 8b. Hören Sie noch einmal. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Verkehrsverbindungen empfehlen. Übung 10b. Hören Sie. Was möchten die Touristinnen? Notieren Sie. Guten Tag, wir möchten morgen nach Venedig. Sie möchten nach Venedig? Fahren Sie mit dem Auto? Nein, wir haben kein Auto. Sie können entweder mit dem Zug oder mit dem Bus reisen. Was ist günstiger? Ich habe die Preisliste nicht, tut mir leid. Sie müssen direkt am Bahnhof oder am Busbahnhof fragen. Ich kann Ihnen nur die Abfahrtszeiten sagen. Wir möchten am Vormittag fahren. Wann fahren die Züge? Es fährt fast jede Stunde ein Zug. Der hält häufig in kleineren Orten. Der Zug um 11.05 Uhr fährt direkt. Wir möchten auch die Umgebung sehen. Warum nehmen wir nicht den Zug? Wir haben ja keine Eile. Und der Bus? Wie oft fährt der Bus? Es gibt 3 Verbindungen täglich. Der erste Bus fährt um 9.30 Uhr ab. Und wie lange braucht er? Sie kommen um 12 Uhr in Venedig an. Der Bus hält am Parkplatz Roma und dann können Sie mit dem Schiff weiterfahren. In 15 Minuten sind Sie am Markusplatz. Möchtest du mit dem Bus fahren? Ja, ich möchte lieber mit dem Bus fahren. Bist du einverstanden? Okay. Wo können wir die Karten kaufen? Am Busbahnhof. Hier, ich gebe Ihnen eine Karte. Sie sind hier, sehen Sie? Und das ist der Bahnhof. Der Schalter ist von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Danke. Danke. Übung 10c. Hören Sie noch einmal und beantworten Sie die Fragen. Zimmervermittlung bei Weiterreise. Übung 12a. Lesen Sie die Fragen und hören Sie dann die Dialoge. Machen Sie Notizen. Dialog 1. Wir möchten länger in der Gegend bleiben. Wir suchen einen Bungalow mit Kochmöglichkeit auf einem Campingplatz. Es tut mir leid, aber die Campingplätze hier im Ort haben keine Bungalows. Nur der Campingplatz Araya, ca. 10 Kilometer westlich von hier, hat auch Bungalows. So weit? Wir möchten lieber... Dialog 2. Wir wollen morgen in die Berge fahren. Haben Sie Informationsmaterial über Übernachtungsmöglichkeiten? Ich habe Prospekte über 2 Orte. Möchten Sie wandern oder... Wir möchten wandern, ja. Ich empfehle Ihnen eine kleine und gemütliche Pension in einem Bergdorf, circa 40 Kilometer östlich von hier. Eine Pension? Gibt es keine großen Hotels mit Schwimmbad und Tennisplatz? Und Dialog 3. Können Sie für uns ein Doppelzimmer am Meer reservieren? Für wie lange? Für 4 Tage. Ich empfehle Ihnen das Made. Das ist ein 4-Sterne-Hotel mit ausgezeichneter Küche. Das ist wahrscheinlich sehr teuer. Wir wollten nicht so viel ausgeben.